Hi, hi, hi, hi. Hallo, hallo, hallo. Oh, for how many years I have pondered and meditated verse 16. Wie viele Jahre habe ich über Vers 16 nachgedacht und meditiert? I remember the first time this verse gripped me, I was a teenager. Ich weiß noch, wie ich als Teenager das erste Mal von diesem Vers gepackt wurde. Of course, then it was in German. Natürlich war es damals auf Deutsch. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Here it says, let the word of Christ live in you richly. Hier steht, lasst das Wort Christi reichlich in euch leben. Flooding you with all wisdom. Und euch mit aller Weisheit überfluten. My dear friends. Meine lieben Freunde. This Bible verse, in my opinion, has been misapplied by many, many people. Meiner Meinung nach wurde dieser Bibelvers von vielen Menschen nicht richtig angewendet. You know, I remember. Ich erinnere mich. If people would not go to the meeting on Sunday, they were rebuked by people using this Bible verse. Dass Leute, die am Sonntag nicht zu einem Treffen gingen, von Menschen mit diesem Bibelvers getadelt wurden. Bible says, let the word of Christ live in you richly. You didn't go to the meeting and didn't hear the word of God. Die Bibel sagt, dass das Wort Christi reichlich in euch leben soll. Ihr seid nicht zum Treffen gegangen und habt das Wort Gottes nicht gehört. How many people are sitting in a meeting on Sunday, supposedly listen to the word of God, but in reality their hearts are somewhere different. Wie viele Menschen sitzen am Sonntag in einer Versammlung und hören angeblich dem Wort Gottes zu, aber in Wirklichkeit ist ihr Herz ganz woanders. Think about it. Denk darüber nach. So what the Bible is clearly encouraging us or telling us to do, wozu uns die Bibel eindeutig ermutigt und auffordert, is not to make sure that we go to a meeting and listen to other people talk about the Bible. Ist nicht, dass wir zu einem Treffen gehen und anderen Leuten zuhören, die über die Bibel reden. But it's actually talking about giving the word of God a place in my heart that's changing me. Aber eigentlich geht es darum, dem Wort Gottes einen Platz in meinem Herzen zu geben, damit es mich verändert. Now when the Bible says here, let the word of Christ live in you richly. Wenn die Bibel sagt, lasst das Wort Christi reichlich in euch leben. You know, the word in, actually according to the Greek, it means in a place or in a state. Bedeutet das Wort in, gemäß dem Griechischen, an einem Ort, in einem Zustand. So some translations actually translate the in into among you. Einige Übersetzungen übersetzen das Wort in mit unter euch. But the way I understand it from the original Greek, aber so wie ich es vom griechischen Original verstehe, it implies more a fixed position in a certain place. Bedeutet es eher eine feste Position an einem bestimmten Platz. And look what it says. Und schau, was es sagt. It says, flooding you with all wisdom. Lasst euch mit aller Weisheit überfluten. So my understanding of this word is that Paul is telling the Christians that the word of God has to take root inside of me. Ich verstehe dieses Wort so, dass Paulus den Christen sagt, dass das Wort Gottes in mir Wurzeln schlagen muss. So I need to live a life of constantly allowing the word of Christ, the word of God, the word of the Holy Spirit, which is the same word. Ich muss ein Leben führen, in dem ich das Wort Christi, das Wort Gottes und das Wort des Heiligen Geistes, das ein und dasselbe Wort ist, ständig zulasse. Because those three will never contradict each other. Denn diese drei werden sich niemals widersprechen. I need to constantly allow the word of God to live inside of me. Ich muss ständig zulassen, dass das Wort Gottes in mir lebt. You know, not to be inside of me, but to live. Nicht, dass es in mir ist, sondern dass es in mir lebt. Again, if you look in the Greek, the word live, it actually means to dwell. Und wenn du dir das Wort leben im Griechischen ansiehst, bedeutet es eigentlich verweilen, wohnen. So here's my question. Hier kommt meine Frage. Does the word of Jesus have a dwelling place inside of your heart? Hat das Wort Jesu eine Wohnung in deinem Herzen? Friends, think about how you've been taught to live the Bible. Freunde, denkt darüber nach, wie man uns gelehrt hat, die Bibel zu leben. You know, at large, many people have been taught to live the Bible rationally. Im Großen und Ganzen wurden vielen Menschen gesagt, dass sie die Bibel rational or religiously oder religiös leben sollen. Both is wrong. Beides ist falsch. What's rationally? Was ist rational? Unless I can figure out every single thing that's in the Bible in my rational mind, I'm not satisfied. Solange ich nicht alles, was in der Bibel steht, in meinem rationalen Verstand verstehen kann, bin ich nicht zufrieden. That's not smart. Das ist nicht klug. Because the Bible says, by faith we understand how the worlds have been made. Denn die Bibel sagt, Durch den Glauben verstehen wir, wie die Bibel gemacht ist. See, first you believe the word of God, and then comes the understanding. Zuerst glaubst du das Wort Gottes und dann verstehst du es. People who desperately want to walk in the supernatural but never see a miracle. Menschen, die verzweifelt im Übernatürlichen wandeln wollen, aber nie ein Wunder sehen. Are usually people who approach the word of God like this. Sind in der Regel Menschen, die sich dem Wort Gottes auf diese Weise nähern. I want to rationally understand how it can happen that I lay my hands on the sick and then the sick get healed. Ich möchte rational verstehen, wie es passieren kann, dass ich meine Hände auf die Kranken lege und die Kranken danach geheilt werden. What's the technique? Was ist die Technik? Rebuke the sickness, speak to the cancer, rebuke the spirit of infirmity. What's the right way? Die Krankheit zurückzuweisen, zum Krebs zu sprechen, die Gebrechlichkeit zurechtzuweisen. Was ist der richtige Weg? Well, the right way is to let the word of God be alive in your heart and then believe it first. Der richtige Weg ist, das Wort Gottes in deinem Herzen lebendig werden zu lassen und ihm dann zuerst zu glauben. And the other wrong approach is to have the word of Christ, to read the word of God in a religious way. Und der andere falsche Ansatz ist, das Wort Christi, das Wort Gottes, auf religiöse Weise zu lesen. We have to read 3 chapters every day, otherwise we're not good Christians. Wir müssen jeden Tag 3 Kapitel lesen, sonst sind wir keine guten Christen. So what happens? Was passiert also? We have a lot of knowledge of the Bible, but we have no Word alive in our hearts. Wir haben eine Menge Wissen über die Bibel, aber wir haben kein Wort, das in unserem Herzen lebt. So I've learned there is a difference between studying the Bible and letting the Word of God live inside of me. Ich habe gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Bibelstudium und der Tatsache, dass ich das Wort Gottes in mir leben lasse. Both things are very important and both things are a very important part of my own life. Beides ist sehr wichtig und beides sind wichtige Teile meines Lebens. So look. Also schau. In the morning when I spend time with Jesus and the Bible, wenn ich morgens Zeit mit Jesus und der Bibel verbringe, I don't open my Bible because I want to study and learn different contexts. Schlage ich die Bibel nicht auf, weil ich verschiedene Kontexte studieren und lernen will. I open my Bible because I want the Word of God to be alive in my heart. Ich öffne meine Bibel, weil ich möchte, dass das Wort Gottes in meinem Herzen lebendig ist. So I always say, Jesus, if I don't hear you right now, today, through the Bible, then I don't even want to open it. Deshalb sage ich immer, Jesus, wenn ich dich jetzt heute nicht durch die Bibel höre, dann will ich sie auch gar nicht aufschlagen. And sometimes I read a whole chapter and nothing has gripped me. Und manchmal lese ich ein ganzes Kapitel und nichts hat mich gepackt. I just keep going. Ich mache einfach weiter. Sometimes the first verse grips me. Manchmal packt mich der erste Vers. And I stop. Und ich höre auf. Wherever the word of God lives inside of my heart, that's where I stop. Wo immer das Wort Gottes in meinem Herzen lebt, höre ich auf. And throughout that same day, I keep going back to that word to make sure it's still alive in my own heart. Und im Laufe des Tages gehe ich immer wieder zu diesem Wort zurück, um sicherzugehen, dass es in meinem Herzen noch lebendig ist. I think we have to talk more about this tomorrow. Ich denke, wir müssen morgen mehr darüber sprechen.